Gemütserleichterungsbeschwerden. Entweder enden wir als Medienhure oder als Mitverkäufer einer Kanalisation in irgendeinem Festgeschwür der Nation. Als Sisyphusverläufer oder Säufer, als Speichellecker, Ausverkriecher, eingeklemmt in Frust und Lust auf Resignation. Das Blut muss fließen.